glaubt, sie liebe mich. Aber geglaubt, sie liebe mich. Aber nein, aber nein. Aber nein, aber nein. Aber nein, aber nein. Sie hasset mich. Aber nein, aber nein. Aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, sie hasset mich. Was nützt mir ein schönes Garten, wenn ihr da drin spazieren geht? Pflücken mir die Wöldlein ab, pflücken mir die Wöldlein ab, woran du fein, woran du deine, woran er seine Freude hat. Woran ich meine, woran du deine, woran er seine Freude hat. Was nützt mir ein schönes Mädchen, wenn ihr damit spazieren geht? Und küssen ihr die Schönheit ab, küssen ihr die Schönheit ab, woran ich mein, woran du deine, woran er seine Freude hat. Ja, Bill und Kümmel hab ich getrunken, bis das ich nie mehr trinken kann. Da kamen all die schwarzen Tränen, da kamen all drauf, was glänzt dann drauf, mein stilles Grab. Ja, Rosmarin, ja, Rosmarin.